an Anna Blume. O du, Geliebte meines 27. Ich liebe dir. Du. Deine. Dich. Dir. Ich dir. Du mir. Wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du? Ungezähltes Frauenzimmer. Du bist. Bist du? Die Leute sagen. Du wärst. Lass sie sagen. Sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich Anna Blume. Rot liebe ich dir. Du deine dich dir. Ich dir du mir wir. Das gehört beiläufig in die kalte Glut. Preisefrage. 1. Anna Blume hat einen Vogel. 2. Anna Blume ist rot. 3. Welche Farbe hat der Vogel?